Roll the intro. Zwei Personenhaushalte mit Anne und Ruben. Der Podcast aus dem Doppelbett. Hallo, hallo, hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zur 8. Folge. Zwei-Personen-Haushalt. Das sind zwei Personen in einem Haushalt. Wie geht's euch, liebe Leute? Seid ihr gut drauf? Habt ihr Sorgen? Habt ihr Probleme? Vergesst sie jetzt, denn jetzt ist Zeit für gute Laune. Du hast Kaffee, ich hab Wasser, das sind gute Laune-Getränke. Prüstchen. Ja, wir nehmen heute an einem Nachmittag auf. Ja, deshalb erstmal keinen Alkohol, obwohl es schon nach 4 ist. Genau, ich muss nämlich noch zur Bandprobe. Oh, du Strebe. Ja, andere Leute trinken ja Alkohol in den Bandproben. Das machen wir nicht, weil ihr seid nicht punk genug. Wir sind einfach nicht punk genug. Ihr seid richtige Musikerstreber. Ihr nehmt es viel zu ernst. So, wir müssen jetzt was Gutes kreieren. Ja, also tatsächlich bestehen die Bandproben gerade zu 50% aus Problemlösen. Ich glaube, das kommt so mit. Das kommt einfach irgendwie mit dazu, sobald man anfängt, so elektronische Sachen zu machen, die man dann irgendwie am Computer umsetzen will oder so. Klang gerade so, als ob du nicht zur Bandprobe gehst, sondern zur Selbsthilfegruppe. So, es besteht aus Problemlösen. Ja. Hallo, ich bin Ruben und was ist dein Problem? Ja, mein Problem ist, dass der fucking Computer nicht macht, was er soll. Ja, das ist aber wirklich so. Die Technik und das Internet ist für uns alle Neuland. Genau. Ich wünsche mir manchmal, ich würde einfach in einer Punkband spielen. Ja, das wäre auch einfach für alle Beteiligten angenehmer. Naja. Möchtest du die guten Neuigkeiten verkünden oder soll ich es tun? Ich glaube, du kriegst die Ehre, weil du freust dich schon seit Tagen wie ein Hund, der gerade zum ersten Mal wieder raus darf zum Pinkeln. Was ist das denn jetzt für ein Vergleich? Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit diesem scheiß Hunde-Pinkler-Vergleich, okay. Liebe Leute, wir sind jetzt auch bei dieser. Okay, cool. Ich hoffe, du autotunst das. Nee, hier wird gar nicht mehr geautotuned. Genau, Spotify will uns nicht, deshalb haben wir uns gedacht, gehen wir einfach zur Konkurrenz. Fick dich, Spotify. Wir gehen zum viel cooleren Deezer. Deezer, das ist es. Und das ist genauso wie Spotify. Das kannst du dir auch einfach kostenlos runterladen, auch als App. Wenn du es kostenlos benutzt, dann kommt ab und zu ein bisschen Werbung, wie bei Spotify auch. Und wenn du was dafür bezahlst, dann nicht. Mhm. Ja, aber es ist ja noch eigentlich gar nicht so fest, dass uns Spotify nicht will. Die haben nur nicht reagiert halt. Ne? Und jetzt nehmen sie uns halt erst recht nicht wahrscheinlich. Ja, vielleicht, wenn man schon so ablästert. Nein, ich lästere gar nicht ab über die lieben Spotties. Spotties, ich liebe euch. Please take us. Ja. Unser Feed ist zwar total klapprig. Liebe Leute, wir haben echt Probleme mit unserem Feed. Wie gesagt, Probleme lösen, Probleme lösen, Probleme lösen. Unser Feed ist echt, eigentlich kann ich mich sehr gut mit unserem Feed identifizieren. Es ist so ein bisschen die Beschreibung meines Lebens. Es ist nicht so, es funktioniert sporadisch, aber, aber mal so, mal so. Also zum Beispiel wird bei dieser einfach nicht unser Bild angezeigt. Das versuchen wir gerade zu lösen. Manche Folgen haben einfach keine Zeitangabe. Bei iTunes hat keine Folge eine Zeitangabe. Ich weiß, was du meinst. Aber ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt ziemlich stolz auf unseren Feed, dass er immerhin das macht, was er soll, genau. Prinzipiell. Wir haben das nämlich nicht einfach so von Soundcloud übernommen. Man kann auch einfach den Feed von Soundcloud überall einspeisen. Aber wir dachten uns, wir sind Rebels since day one und machen uns einen eigenen Feed. Und wenn man den selbst macht, dann kostet es nichts und er wird klapprig. Ja, genau. Beziehungsweise man muss eine Menge Zeit irgendwie investieren, damit er weniger klapprig wird. Und die habe ich gerade nicht. Die hat niemand von uns. Und deshalb müsst ihr jetzt damit leben, was ihr kriegt. So, Bitches. Yes. Habt ihr halt Pech gehabt. Mehr gibt's halt nicht. Take it or leave it. Take it or leave it, bitch. Okay. Wir müssen noch was richtigstellen. Nämlich in der allerersten Folge fange ich mit dem Satz an. Herzlich willkommen zu dem Podcast, der von unserem Sofa aus aufgenommen wird. Obwohl wir im Intro sagen, der Podcast aus dem Doppelbett. So Leute, bitte schreibt mir keine Nachrichten mehr dazu. Ich weiß das, ich habe es gemerkt. Das war eine Testfolge, die wir einfach mal so aufgenommen haben und dann nicht nochmal durchgehört haben, bevor wir es hochgeladen haben, weil wir so aufgeregt waren, endlich diese erste Folge online zu stellen. Und dann passiert sowas. Wir nehmen in unserem Bett auf, nicht auf unserem Sofa, weil wir gemerkt haben, Bett ist viel bequemer. Ist natürlich peinlich, direkt in der ersten Folge so einen Scheiß zu sagen als ersten Satz, aber so ein Fauxpas. So ein Fauxpas, aber auch das beschreibt uns sehr gut. So, jetzt geht's aber los. Ruben, wie geht's dir heute? Mir geht's jetzt, wo ich schon anderthalb Kaffee getrunken habe, schon mal deutlich besser. Das ist echt saukrass, also man fühlt sich direkt wie ein anderer Mensch. Es ist eine verdammte Droge. Mega. Es macht abhängiger als alles andere, obwohl Zucker macht noch abhängiger. Es ist nicht gut, aber... Aber geil. Hashtag CouchPotatoFitness. Genau, dazu noch ein Nachtrag zur letzten Folge. Leute, meine CouchPotatoFitness, ich habe versucht, sie in Angriff zu nehmen, okay? Ich habe versucht, meinen Lifestyle etwas fitter zu gestalten. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. Ich mache immer so Sachen 2 Wochen lang und dann schmeiße ich es in die Tonne. Mir hat ein Hörer geschrieben, es gibt diese 7-Minute-App. Ich habe mir sie runtergeladen, Leute. Das ist eine App, wo du jeden Tag irgendwie Übungen machen musst, die 7 Minuten lang sind, was eine komplette Lüge ist, weil die sind 10 Minuten lang. Ich weiß nicht, warum die App 7 Minutes heißt. Und ich versuche das jetzt jeden Morgen zu machen. Ich schaffe es nicht jeden Morgen. Wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Aber wenn ich denke, ich muss eh duschen, kann man auch vorher noch mal ein paar Sit-Ups machen. Genau. Es ist ultra mega anstrengend. Also die ersten Male waren kaum machbar. Aber je öfter man das macht, desto besser wird es. Fühlst du schon eine Veränderung? Ich fühle auf jeden Fall, dass ich es so die ersten 3 Male richtig schlimm fand. Mhm. Und danach es irgendwie immer besser wurde. Also man macht eine Übung immer 30 Sekunden lang und die kam mir am Anfang vor wie eine Stunde. Und jetzt geht's. Jetzt ist es nur noch schlimm. Es ist nur noch schlimm. Nicht mehr richtig schlimm. Genau. Okay. Es ist immer noch schlimm. Ja. Vor allem diese eine Kackübung mit dem Unterarmstütz, das ist echt meine Todesübung. Ich habe wirklich keinen einzigen Hauch von Bauchmuskeln. Ich versuche es zu ändern. Mir hat noch eine andere Hörerin geschrieben, dass ich doch mal versuchen soll, regelmäßig joggen zu gehen. Okay, so im Sinne von, ja, warum machst du es nicht einfach mal oder wie? Genau, sie schreibt mir, wenn du jede Woche 2-mal joggen gehst, hörst du nach 2 Wochen nicht mehr damit auf. Joggen ist super gut. Man ist flexibel, es kostet nichts und es ist super zum Kopf freikriegen. Man wird süchtig danach, glaub mir. Und dann denke ich mir so, also ich bin Sachen, nach denen ich süchtig bin, sind ungefähr gegensätzlich zu joggen. Ich weiß nicht, ob ich jemals süchtig danach werde, mich irgendwie zu bewegen. Ich wage es ganz stark zu bezweifeln. Und ich finde Joggen auch irgendwie, ich habe es versucht. Wirklich. Ich habe sie beim Wort genommen und bin um den Block gelaufen. Allein das war schon eine ganz tolle Herausforderung. Ich habe mir Shake It Off auf die Hörer, wie heißt es, Kopfhörer gemacht. Und ich habe es nicht geschafft, den kompletten Song durchzulaufen. Du hast es aber oft geshaked. Oh ja. Und es ist auch irgendwie ein bisschen langweilig, einfach zu laufen. Und man sieht extrem scheiße aus. Also ich sehe wirklich scheiße aus, weil ich habe natürlich jetzt keine Funktionskleidung oder so. Als ob ich mir für richtig teuer Geld Sportsachen kaufe, nur um darin zu laufen und sie zu verschwitzen. Klar. Das heißt, ich laufe einfach in meinem Schlafanzug. Und das sieht halt richtig scheiße aus. Und ich bewege mich jetzt auch nicht so dynamisch, wie man das so kennt von so Läufern. Es sieht einfach aus... Na, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Ich war voll stolz, dass du überhaupt das mal gemacht hast. So einfach, um mal zu schnuppern. Ja, ich habe am Joggen geschnuppert. Ich habe gemerkt, ich habe die Kondition von meinem verstorbenen Opa. Und uiuiui. Angeblich ändert sich das ja ganz schnell, wenn man das, wie die Hörerin schreibt, 2-mal wöchentlich macht. Dann schafft man es vielleicht auch mal 2-mal um Block. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ob ich da das Durchhaltevermögen zu habe. Ich habe sehr wenig Selbstdisziplin. Naja, außerdem sagt man, es ist nicht gut für die Gelenke. Und das ist einfach jetzt mein Gegenargument. Das habe ich auch schon gehört. Das kann ich auch total nachvollziehen. Dass es irgendwie für Knie oder so irgendwie schlecht ist. Aber auf der anderen Seite wir sind ja doch alle irgendwie so ein bisschen auch use it or lose it aufgebaut, ne? Also, alles, was man so macht, muss man irgendwie benutzen. Und wenn man irgendwie eine gute Ausdauer oder Kondition haben will, ja, dann muss man halt wahrscheinlich einfach viel rennen. So. Ich glaube, dass mein gesamtes anderes Leben außerhalb des Joggens ungesünder ist. Also ich glaube, dass das kein Argument für mich ist. Weil es so ist, erst ist schlecht für die Gelenke. Ah, okay, dann mache ich es nicht. Aber ich sitze den ganzen Tag auf der Couch und meine Lendenwirbel schreien. Aber okay. Ja, ja, ja. Naja, ich bin auch kein großer Fan des Joggens, muss ich sagen. Aber du kannst es wenigstens. Weißt du noch, als wir durch den Park gejoggt sind? Also ich auf dem Fahrrad, du am Joggen, weil ich gesagt habe, ich jogge nicht, ich fahre Fahrrad. Ja, aber weißt du auch, wann das war? Das war vor 3,5 Jahren oder so. Und ich habe echt festgestellt, seitdem hat sich meine Kondition nicht unbedingt verbessert. Ja, du bist ja auch dann nicht mehr gejoggt. Du hast es so ein paar Wochen gemacht. Ja. Und ich war auf dem Fahrrad genauso schnell wie du zu Fuß. Und du bist richtig lang gejoggt. Also ich kann einen Taylor Swift-Song noch nicht mehr. Ja, also das würde ich vielleicht gerade noch hinkriegen. Aber also, naja. Lass uns nicht weiter darüber reden. Lass uns nicht weiter über Joggen reden. Lass uns über den schönen Podcast reden, Sunday Call. Oh ja, erzähl mir mehr darüber. Das sind zwei liebe Mädels, die ich über Instagram kennengelernt habe. Das ist ein Podcast von Thea und Laura. Thea hat das gelesen, dass wir immer ein Hörer-Outro machen wollen am Ende. Ja. Und sie hat gedacht, mache ich das doch mal direkt. Und hat uns für diese Folge ein Hörer-Outro aufgenommen. Echt? Ich muss jetzt schon lachen. Nämlich in ganz schlechtem Bayerisch. Oh nein. Ja, ich freue mich jetzt schon. Falls ihr keinen Bock habt, diese Folge weiterzuhören, skippt einfach an das Outro und das reicht, okay? Passend zu aktuellen politischen Ereignissen. Genau. Bayerisch. Geil. Schlechtes Bayerisch. Ja, cool. Genau. Sie ist eigentlich Hessin, keine Ahnung, warum sie es auf Bayerisch gemacht hat. Das erklärt sie euch in ihrer Folge. Auf jeden Fall sind Thea, Laura und wir wirklich grundverschieden. Und trotzdem verstehen wir uns gut. Wir sind so verschieden, das glaubst du gar nicht. Thea sagt in jeder Folge, dass sie wirklich Angst vor allem hat. So vor Hotelbetten, vor Keimen, vor Übernachtungen bei Freunden. Da kann sie nur im Bett schlafen, nicht auf dem Sofa oder so. Sie hat Angst vor Zügen und U-Bahnen. Und uiuiui. Sie geht ins Nagelstudio und sie unterhalten sich über Frisuren. Und ich denke mir so, what the fuck, Nagelstudio? Keine Ahnung, was das überhaupt ist. Und, also wir sind wirklich grundverschieden. Und die Laura, die wohnt auch in Frankfurt. Ja. Sie ist jetzt nach Frankfurt gezogen und ich dachte, das gibt uns die Gelegenheit, mal über Frankfurt zu reden. Ui, Frankfurt, wir müssen reden. Frankfurt, wir müssen reden. Okay. Hast du schon Themen, über die du reden willst, Frankfurt spezifisch? Nein, aber ich weiß, dass wenn man sagt, man kommt aus Frankfurt, es ist immer die gleiche Reaktion, die kommt. Es ist immer so ein und so ein Blick nach unten und so ein bisschen verzogener Mundwinkel. So, okay, so alles klar, Frankfurt. Leute, es ist nicht die Stadt fürs Leben. Wir wollen auch nicht hier unser Leben fristen. Es ist eine Stadt. Es ist ganz geil zum Studieren. Es ist immer was los. Es ist eine große Stadt. Das Wohnungsproblem ist immens. Es gibt erstens auch wenige Wohnungen, die irgendwie in Frage kommen. Die sind dann arschteuer. Es ist extrem schwer, die zu bekommen. Und es ist alles extrem scheiße mit diesen Besichtigungen. Dass wir an diese Wohnung gekommen sind, ist ja auch echt ein Wunder. Und das, ich sag das jetzt einfach mal ohne Selbstbeweihräucherung. Es liegt an mir. Ja, du hast dich halt einfach hart an den Makler rangemacht. Ich habe sowas von hart mit diesem Makler geflirtet. Ich habe mich sowas von verkauft für diese Wohnung, weil ich hier reinkam und mir dachte, this is it. Ja. Und dann war dieser Hurensohn von Makler und ich habe einfach gesagt, oh. Wir hätten die wirklich so gerne. Können Sie da nicht irgendwas für mich tun? Das ist so richtig eklig. Ich habe mich so richtig. Ich muss erst mal dreimal duschen, aber wir haben die Wohnung bekommen. Ja, ich bin auch echt stolz auf dich. Es hat sich gelohnt. Ja, ich habe neulich darüber nachgedacht, dass es echt krass ist, dass man, wenn man in einer Großstadt wohnt, einfach sich irgendwie einen kleinen Rucksack packen kann, losgehen kann und dann 2 Stunden später in einer völlig anderen Großstadt ist. Also ich hatte die Erfahrung neulich, als ich... Wenn man mit dem Zug einfach fährt? Ja, wenn man mit dem Zug fährt. Was ist das denn für eine Erkenntnis? Man kann Zug fahren. Ja, man kann Zug fahren, aber es ist klar, dass das jetzt keine neue Erkenntnis ist oder so. Aber ich habe das neulich echt es hat mich irgendwie geflasht. Also du gehst einfach los und ein paar Stunden später bist du dann einfach irgendwo anders. Soll ich dir noch was Geiles erzählen? Was? Du gehst zum Flughafen. Nee, jetzt verarsch mich nicht. Achtung, du steigst in so ein genanntes Flugzeug und ein paar Stunden später bist du in der Karibik oder in Kenia oder in Indien oder in Venedig. Jetzt verarsch mich nicht. Aber erzähl das niemandem. Ich weiß schon, wie das Prinzip Zug oder Flugzeug funktioniert. Ich bin darauf gekommen, weil ich mit einem Kumpel von mir über USA geredet habe und darüber, dass die komplette Infrastruktur da ja darauf ausgelegt ist, dass du mindestens ein Auto hast pro Familie. Eher zwei oder drei oder vier. Und dass du die auch brauchst, um irgendwo hinzukommen. Das ist ganz furchtbar. Wenn du da am Arsch der Welt wohnst, du kommst nirgendwo hin, wenn du kein Auto hast. Ja. Naja, also jedenfalls ist mir da bewusst geworden, dass es echt ein krasses Privileg irgendwie ist und irgendwie geil, dass es hier diese abgefahrene Infrastruktur gibt, oder? Also ich finde es schon flashig. Und also stell dir nämlich vor, du wohnst auf dem Kaff, dann kannst du nicht einfach so in einen Zug steigen. Du musst erst in einen Bus steigen und dann in irgendeine Stadt fahren, wo es einen Bahnhof gibt. Wem erzählst du das? Wem erzähl ich das? Ja. Also allein das ist für mich schon irgendwie ein Grund, erstmal so großstadtmäßig wohnen zu bleiben. Also ich muss jetzt nicht für immer in Frankfurt wohnen. Ja. Ich will auch auf keinen Fall für immer in Frankfurt wohnen. Aber wenn ich jetzt woanders hinziehen würde, würde ich auch erstmal in eine Großstadt ziehen wollen. Ja, also das ist auch wirklich für die 20er ist eine Großstadt auch richtig gut. Wenn du noch keine Kinder hast und wenn du einfach mal raus musst, um was zu erleben. Ich bin richtig froh, dass ich in einem Kaff aufgewachsen bin. Das ist wirklich ein totales Privileg für die Kindheit. Und deshalb ist es auch jetzt nicht mein Ziel, mein Leben in einer Großstadt zu verbringen. Wenn man Kinder haben will, dann würde ich die jetzt nicht in Frankfurt großziehen wollen. Das ist immer so das Ideal, was ich mir vorstelle für mein Leben. Ich ziehe dann in irgendeinen Vorort oder in ein irgendwas, was nicht direkt im Wald ist, wo man quasi jetzt nicht eine Stunde in eine Stadt braucht, was aber in der Natur ist. Und das sind ja immer die typischen Spießervororte. Die typischen Spießervororte, die am allerteuersten sind, ne? Mhm. Also die Gegenden, wo du nur 10 Minuten in eine Stadt brauchst, aber auch einen Wald in der Gegend hast. Ja, ja, klar. Natürlich ist das dann am teuersten, aber es ist auch schön. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht in so ein Spießereienhaus ziehen und ich werde es wahrscheinlich tun, weil es nie so kommt, wie man es möchte. Ja, ich habe auch, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie schon ganz lange so eine komische Utopievorstellung, irgendwann so ein Haus an irgendeinem See zu haben, aber auch nah an der Stadt. Und das ist natürlich tatsächlich erstmal eine Utopie. Halbe Mille, Mille, Mille, Mille. Ja, ja, genau. Apropos Kasper sage ich schon. Kasper hat in seinem Podcast, der eigentlich ein reiner Promo-Podcast ist, schon, aber ne? ich höre ihn trotzdem, ja. hat er erzählt, dass er sich in Frankfurt, wenn er hier ist, dass das die einzige Stadt ist in Deutschland, und er ist ja schon in vielen Städten gewesen, wo er sich immer unwohl und bedroht fühlt. Echt? Ja, und ich kann es total nachvollziehen. Leute, diese Stadt, ja, Crime Scene Frankfurt. Hauptstadt des Verbrechens. Aber ich bin dagegen, seitdem ich in Frankfurt lebe, dass man Leute nach ihrem Wohnort judged. Weil dir das jetzt passiert. Weil mir Frankfurt das jedes Mal passiert. Ja. Was meinst du, wie meine Familie, meine Ultra-Hippie-Familie reagiert hat, als ich gesagt habe, Leute, ich ziehe jetzt nach Frankfurt? War erstmal Enterbung angesagt. Ja. Freundschaft unter den Geschwistern auch vorbei. Total vorbei. Also man muss dazu sagen, wir wohnen hier nur, weil wir hier genommen wurden. Was nicht so leicht ist, als Musiker irgendwo genommen zu werden. Man bewirbt sich überall und man wird in Frankfurt genommen, dann zieht man nach Frankfurt. So. Aber es ist jetzt nicht scheiße. Die ersten Semester dachte ich, ach du Kacke. Wo sind wir hier gelandet? Wo sind wir hier gelandet? Irgendwie Finanzhochburg, alles nur so Anzugträger, ätzend. Aber man muss davon total Abstand nehmen. Man darf Frankfurt nicht als diese Skyline-Stadt sehen. Es gibt in jeder Stadt, und das gilt für alle Leute, die irgendwo wohnen, wo man irgendwie Vorurteile dagegen hat, du kannst hier jede Stadt geil machen. Du musst nur coole Leute treffen, das tust du nach ein paar Semestern. Und schöne Orte entdecken. Dann ist es total egal, wo du wohnst, weil du kannst es dir schön machen. Das stimmt, das würde ich voll so unterschreiben. Also ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht liegt es daran, dass ich früher auch schon manchmal in Frankfurt war. Aber ich habe mich eigentlich ziemlich schnell hier so heimisch gefühlt. Ja, es ist halt immer was los. Was ich tatsächlich so ein bisschen vermisse, ist so ein bisschen linke Szene. Ne? Also Leipzig ist ja jetzt so richtig hip. In Leipzig sprießt an jeder Ecke ein linkes Café aus dem Boden. Überall gibt es irgendwie Umsonstläden, Secondhand-Läden. Das gibt's hier gar nicht. Da suchst du wirklich ganz doll nach, wenn du mal sagst, oh, ich will jetzt in Secondhand-Läden shoppen gehen. Oder so, ich meine, das höchste der Gefühle sind diese Bücherschränke, wo du dir kostenlos Bücher nehmen kannst. Ja, und da steht halt auch immer nur Scheiß drin. Da steht nur Scheiß. Also ich suche schon so lange irgendwie mal wieder nach einem vernünftigen Buch aus einem Bücherschrank. Es ist immer nur die drei Agatha Christie Bücher, die jeder irgendwie zu Hause hat. Frank Schätzing, Der Schwarm, steht immer fünfmal drin. Ja, weil es auch jeder hat. Aber es ist auch ein sehr tolles Buch. Ja, es ist ein super Buch. Aber ich hab's halt schon. Ja. Und ungefähr jeder hat's auch schon. Und dann gibt's immer noch so richtig schlechte Krimis und Thriller. Und dann gibt's noch so Bücher aus dem gefühlt 17. Jahrhundert, die da drin stehen. Ja, mein Lieblingsbuch, was ich da mal rausgezogen habe, ist ein Fahrschulbuch aus den 60ern. Ja, wo ich mir so denke, ja, das ist sowas von brandaktuell. Das gebe ich direkt meiner Freundin, die gerade ihren Führerschein macht. Aktuelle Straßenverkehrsordnung lernen. Ja, meine Freundin hat mal gesagt, dass Frankfurt jetzt auch nicht die Stadt fürs Leben ist, aber dass sie es total wertvoll findet, irgendwo zu wohnen, wo du eigentlich kritisch mit umgehst. Dass du jetzt, also dass es wertvoll ist, dich mit Dingen zu umgeben, die dir nicht so 1000%ig gefallen. Weil einen das total zum Nachdenken anregt und auch inspirieren kann. Mhm. Und man erkennt die Dinge, die man kritisieren kann. Und ein Ort, der perfekt ist, der bringt einen nicht weiter. Das Was für ein Gedanke. Ja, ich finde, das ist eine steile These. Weil du natürlich auch in einem Ort, der für dich perfekt ist, total aufgehen kannst und glücklich sein kannst. Aber Frankfurt hat wirklich alles von A bis Z und man wird wirklich inspiriert von Dingen, die man nicht mag. Ja, also ich bin mir da nicht so sicher. Ich finde das durchaus einen interessanten Gedanken, aber ich glaube, man kann sich auch Orte suchen, die man gut findet. Ja. Und das heißt ja nicht, dass es perfekte Orte gibt. Den perfekten Ort oder die perfekte Stadt gibt es wahrscheinlich gar nicht. Also ich merke zum Beispiel immer, wenn ich in irgendeiner anderen Stadt bin, eigentlich fast egal welche, fühle ich mich mehr inspiriert, als wenn ich hier bin. Ja. Also da sollte ich auch mal drüber nachdenken, ja, ob ich vielleicht doch irgendwann hier wegziehe. Man sollte wegziehen. Wir passen eigentlich von unserer kompletten Denke hier gar nicht hin. Aber es ist auch mal irgendwie was anderes. Ja, wie gesagt, es ist für die aktuelle Zeit, das ist voll cool. Aber man gewöhnt sich dran. Ja. Und das ist auch irgendwie so das Problem, dass man sich dran gewöhnt, weißt du? Es ist auf der einen Seite schön, dass man sich dran gewöhnt, auf der anderen Seite schraubt man seine Ansprüche anscheinend einfach runter und findet es dann gut. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist das alles dem Musikstudium zu schulden. Würden wir woanders genommen werden, das ist jetzt eine offizielle Bewerbung für andere Musikhochschulen, nehmt uns, dann können wir hier weg. Rettet uns. Boah. Aber wir sind ja jetzt eh durch, von daher. Glücklicherweise. Glücklicherweise ist die Zeit dann auch vielleicht irgendwann vorbei hier. Ja, ich habe gehört, es gibt noch Leserbriefe, die wir uns anschauen können. Ja, also, pass mal auf. Uns hat eine sehr lange Mail erreicht. Uiuiui. Ich dachte, ich könnte sie dir jetzt einfach vorlesen. Mhm. Wie lang ist es denn? Nicht, dass wir noch an 2 Stunden hier sitzen. Nein, es geht. Aber ich weiß ja, wie du vorliest. Ach, jetzt leck mich am Arsch. Willst du es vorlesen? Nee. Ich kann schon wieder ausrasten. Ja. Ich weiß auch, wie du liest, nämlich sauschnell und nichts behalten. So, jetzt habe ich es dir aber gegeben. Ja. So. Also, ich nenne diese Nachricht Me Too. Okay, ich höre gespannt zu. Sie kommt von Lisa. Also, sie schreibt, hallo ihr Lieben. Ich arbeite in einem von älteren Männern in Anzügen dominierten Beruf. Ich bin Ende 20 und ohne mich selbst zu loben, nicht unattraktiv. Ich bin verheiratet und glücklich mit meinem Mann. Von meiner Seite gibt es also wirklich keine Intention. Zu den Arbeitskollegen kann ich sagen, dass sie auch alle verheiratet sind und Frauen zu Hause sitzen haben. Ich dachte immer, es gehört eine Menge dazu, jemanden zu betrügen. Aber mittlerweile bin ich mir sicher, dass meine Kollegen alle direkt ihre Frauen betrügen würden. Okay. Meine männlichen Arbeitskollegen lassen sich in 3 Gruppen einteilen. Erstens, die Männer, die einfach nur ganz normal und nett und witzig sind. Zweitens, die Männer, die subtil baggern, ohne dabei deutlich zu werden. Und drittens, die Männer, die einem ganz klar persönlich sagen, hallo, ich möchte mit dir schlafen. Gut, ja. Zu der zweiten und dritten Gruppe Männer würde ich euch gerne jeweils eine Story erzählen. Ich bin sehr auf eure Reaktionen gespannt. Mit der zweiten Gruppe, den subtilen Baggerern, kann ich am schlechtesten umgehen. Man kann es den Kerlen nicht wirklich nachweisen. Oft merke ich gar nicht, dass ein Kommentar eindeutig zweideutig gemeint ist. Aber wenn ich meiner Freundin die Situation erzähle, sagt sie direkt, hallo, na klar will der dich ins Bett kriegen. In meinem Job gibt es quasi pro Bundesland einen Chef. Der Chef, um den es jetzt geht, ist der Chef von einem anderen Bundesland. Er steht also hierarchisch über mir, ist aber nicht mein direkter Vorgesetzter. Mit ihm kommt es immer wieder zu solchen subtilen, eindeutig zweideutigen Situationen. Nennen wir ihn mal Thomas. Der Thomas. Bei einer Firmenveranstaltung mit anschließender Übernachtung im Hotel saßen wir abends alle zusammen in einer großen Runde mit Getränken an der Bar. Thomas kommt zu mir rüber, um mit mir eins zu trinken. Jemandem einen Drink auszugeben, ist in unserer Branche nichts Besonderes und hat nicht direkt etwas zu bedeuten. Danach bin ich auf mein Zimmer gegangen. Als ich schon längst im Bett war, schreibt er mir eine Nachricht. Warum bist du schon gegangen? Wir wollten doch noch was trinken. Ich antworte ihm, dass ich bei solchen Arbeitsveranstaltungen eigentlich nie wirklich viel trinke. Er antwortet, okay, aber dann will ich das auf jeden Fall nochmal nachholen. Ich will dich mal in einer redseligen, betrunkenen Laune erleben. Vielleicht reisen wir bei der nächsten Veranstaltung einfach einen Tag früher an. Lol, okay. Eindeutig gebaggert. Dieser Abend ist kein Einzelfall. Er schreibt mir ständig und lädt mich abends dazu ein, etwas mit ihm trinken zu gehen. Wenn mein Chef krank ist, will er direkt hunderte Kilometer zu uns fahren, um für ihn einzuspringen und anschließend zu übernachten. Das ist so komisch. Er sagt mir auch öfter, ich sehe aus wie eine schöne Schauspielerin. Ich weiß nie, wie er diese Dinge meint. Ich denke meistens, er ist einfach nur nett. Meine Freundin sagt, dass das auf jeden Fall sexuell gemeint ist. Obwohl ich eine taffe, direkte und selbstbewusste Frau bin, reagiere ich entweder gar nicht oder sage nichts gegen diese Anspielungen, weil sie so subtil sind, dass ich nicht wirklich weiß, wie er es meint. Okay, ist jetzt hier meine Reaktion gefordert? Ja. Das ist die Story zu dem subtilen Chef. Okay, ja, also ich finde es ja nicht so subtil. Habe ich mir auch gedacht. Oder, ich finde das also, extrem klar. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ganz viele solche Leute gibt. Ja. So, ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt ein krass besonderer Einzelfall gerade ist oder so. Ja, und das also, ist doch total schlimm. Ja, ist scheiße. Aber also was, weiß nicht, was ich da jetzt dazu sagen soll. Also wollen wir jetzt den Typen bashen? Ja. Oder wollen wir irgendwie der Lisa sagen, sie soll sich dagegen mehr wehren? Ja. Oder, also ich meine, wenn es dich stört, dann... Ich kann schon verstehen, dass du nicht so richtig vielleicht, weil es irgendwie subtil ist oder so, dann irgendwie dich nicht in eine unangenehme Lage bringen willst oder so. Aber eigentlich ist es doch alles egal. Wenn es dich stört, dann sag was. Ja, aber das ist eben gerade das Problem. Bei Männern, die über dir stehen, die machen das ja, um Macht auszuüben, ne? Weil sie es können. Weil sie wissen, du als Angestellte unter ihnen wirst da jetzt keine Szene machen, weil du... als auch noch als Frau und alles, da ja Angst hast, dann deinen Job zu gefährden. Oder einfach dumm dazustehen. Weil es ist dann einfach so, du sagst dann, sorry, finde ich jetzt nicht cool. Und dann sagt er, wie, was findest du nicht cool? Und dann sagst du, ja, wie, dass du das und das gesagt hast. Und dann sagt er, ja, aber so war das ja gar nicht gemeint. Weil es ist ja immer so formuliert, dass er sich rausreden kann, wenn du ihn darauf festnagelst. Ja, aber es gibt ja auch einen Unterschied zwischen jetzt eine Szene machen oder einfach irgendwie... Das ist ein klassischer Harvey Weinstein-Fall. Und davon gibt es bestimmt eine Milliarde. Ja, also... Ich bin so ein bisschen sprachlos einfach gerade, weil ich nicht, erstens, ich kann mir nicht vorstellen, wie solche Leute drauf sind. Also ihr wollt jetzt bestimmt meine männliche Perspektive darauf wissen, aber ich habe dazu keine Perspektive, weil ich mir einfach das nicht vorstellen kann. Erstens, in so einer komischen Machtposition zu sein und dann zweitens, das auch noch irgendwie geil zu finden, dann jetzt irgendwie subtil irgendwelche Angestellten anzumachen. Also das finde ich einfach ganz komisch und deshalb weiß ich, kann ich jetzt auch keinen Ratschlag geben, wie man damit umgehen soll, weil ich mich da nicht reinversetzen kann. Ja, ich, wir sind einfach überhaupt nicht in dieser Szene mit diesen ganzen Anzugmenschen. Nee, null. Also das ist so eine fremde Welt für mich auch. Ja. Wie gesagt, ich denke, wenn einen etwas stört an einer Person und man ist irgendwie gezwungen, mit der Person noch mehr Kontakt zu haben, weil man halt irgendwie zusammenarbeitet oder so, dann sollte man das früher oder später formulieren, weil sonst lässt man das ja einfach so über sich ergehen. Und das führt ja dann nur dazu, dass es immer weitergeht. Also wenn so eine Person nicht darauf angesprochen wird oder eben keinen Widerspruch irgendwie kriegt oder so, dann, also das ist dann wahrscheinlich wie so ein Kind, das dann immer weiter die Grenzen austestet. So. Mhm. Eigentlich müsste der Typ mal was von seiner Frau hören dazu. Na, die weiß das ja nicht. Ja, aber das kann man ja ändern. Ja, das habe ich auch überlegt. Man könnte, ich meine, wenn er das ständig macht, dann ist es ja ein leichtes, von den Nachrichten Screenshots zu machen oder ihn oder eine Tonaufnahme oder eine Videoaufnahme von ihm zu machen, voll, während er sowas macht. Und das dann irgendwie dem Personalrat zu geben oder irgendwie in einer Art zu veröffentlichen, was natürlich richtig hinterfotzig ist, aber auch irgendwie gerechtfertigt. Dann hast du natürlich wahrscheinlich den Fall, dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird und gekündigt wird. Und du bist dann aber die dumme Bitch, die das gemacht hat. Du kannst natürlich auch sagen, ich bin die starke Frau, die das gemacht hat. Aber das ist ein wirklich mutiger Schritt, sowas zu machen, weil du dann wirklich die ganze Zeit damit konfrontiert wirst. Es sei denn, du hast eine richtig geile Kollegen-Gang, die voll dahinter dir steht. Was ich nicht glaube, wenn das alles 50-jährige Anzugmänner sind. Ich glaube, wenn du die einzige Frau bist, dass das wirklich mutig ist, sowas zu machen. Ja, kann ich mir vorstellen. Und vor allem ist es ja wahrscheinlich auch schwierig, weil es eben alles noch so nicht so mega, mega eindeutig ist. Also es ist zwar eindeutig, wenn man die ganzen Zusammenhänge kennt, aber die einzelnen Nachrichten an sich sind jetzt wahrscheinlich nicht so mega krass. Aber das ist, deshalb habe ich ja gesagt, lass nicht zum Personalrat gehen, sondern lass zu seiner Frau gehen. Weil wenn man der eine SMS zeigt mit, hey, wollen wir nicht nächstes Mal einen Tag früher schon einreisen, damit wir was zusammen trinken können, damit ich dich in einer betrunkenen Stimmung erleben kann. Und dich dann schön von hinten nehmen kann. Also, wenn ich die Frau wäre, würde ich auf jeden Fall da ein bisschen austicken. Oder ihn mal fragen, was das soll. Und ja, dann redet er sich schön nicht raus. Nee, das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen, weil ich hätte niemals die Intention, eine Ehe zu zerstören. Oder eine Familie zu zerstören. Weil, ich auch nicht. Ja, aber das bewirkst du vielleicht damit. Nee, das bewirkt der Typ mit seinem Verhalten. Ja, aber der Typ wird sich niemals ändern. Und ich glaube, dass du zu einer Gruppe Männer gehörst, die sowas nicht machen, die sehr klein ist. Ich glaube, dass das wirklich ein sehr weit verbreitetes Phänomen ist, vor allem von mächtigen Männern, eben so zweideutige Kommentare zu Frauen zu sagen, die auch noch irgendwie von ihm abhängig sind, ne? Wenn man das mit jedem Typen machen würde, das der Frau zu zeigen, dann würdest du ganz viele Familien wahrscheinlich zerstören. Das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich moralisch vielleicht okay, obwohl nie. Es ist in den meisten Fällen wahrscheinlich gar nicht das Beste für die Frau und erst gar nicht für die Kinder. Deshalb würde ich erst mal sagen, kannst du das mal bitte lassen und zwar deutlich? Genau, klar, das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Das meine ich auch. Also. Und ihm irgendwie sagen, ich bin verheiratet und zwar glücklich und habe wirklich überhaupt keine Lust, mit dir irgendwas anzufangen. Ja. Und ich glaube, die Lisa ist da einfach zu naiv oder zu gutgläubig, indem sie einfach sagt, es könnte ja auch sein, dass er das nur nett meint. Aber sobald jemand Kommentare bringt zu Frauen, die er zu Männern nicht bringen würde, ist es für mich Sexismus und nicht mehr okay. Und eine Grenzüberschreitung. Weißt du, also wenn der Typ würde niemals zu seinen männlichen Angestellten sagen, ich möchte dich mal in einer betrunkenen Stimmung erleben und komm, lass uns doch mal einen Tag früher anreisen und du siehst aus wie ein schöner Schauspieler. Ja. Und, also es gibt natürlich einen Unterschied zwischen sexuell und Sexismus. Ja. Also nur weil du jemanden anmachst, heißt es ja nicht gleich, dass das sexistisch ist, finde ich. Also er könnte ja genauso gut jetzt schwul sein und männliche Kollegen anmachen. Ja, natürlich, weißt du, ist also er aber darum geht es ja jetzt eigentlich nicht, finde ich. Es geht einfach darum, dass es an sich nicht okay ist, was er da macht. Ja, aber er macht ja einen ganz klaren Unterschied zwischen ihr und seinen männlichen Kollegen. In allem, was er zu ihr sagt. Wenn man jemanden begrüßt mit, hey Baby, Was ja. sie auch schreibt, was viele Arbeitskollegen machen, anstatt einfach zu sagen, hi Lisa oder hallo Frau bla bla bla. Ja. Und zu seinen männlichen Leuten sagt er aber nicht, hey Baby. Das ist ein ganz klarer Unterschied und das ist eine ganz klare Degradierung. Ja, das stimmt. Da stimme ich dir zu. Du bist einfach zu feministisch, dass du dir da überhaupt Gedanken drüber machst. Ja, ich bin der Interessanteste jetzt vielleicht, um auf solche Sachen zu reagieren. Aber also ich sag einfach mal hier ein bisschen unformulierte Gedanken. Sag doch einfach mal, dass es ein riesengroßer Wichser ist. Das hätte ich jetzt als erste Reaktion von dir erwartet tatsächlich. Lies mal die nächste Story vor, vielleicht sage ich dann sowas. Okay, jetzt kommt es nämlich ein bisschen krasser. Jetzt geht's um die Kategorie 3, die Offensive, ne? Mhm. Nun zu der Story mit dem Herrn der dritten sehr offensiven Kategorie Mann. Nennen wir ihn mal Manfred. Manfred ist circa 60 Jahre alt und verheiratet. Neulich bin ich gerade Auto gefahren, als er mich anrief und sagte, Lisa, ich möchte eine Affäre mit dir. Uiuiui, das ist ja direkt. Ja. Ich sagte, wie meinst du das denn jetzt? Er sagte, ich würde gerne mit dir schlafen. Am Telefon. Okay, cool. Im Auto. Okay. Ich sagte, du bist doch verheiratet. Du würdest doch deine Frau betrügen. Er, ja, ich weiß. Aber wir haben die letzten Jahre eh schon keinen Sex mehr. Erstmal bestes Argument der Welt. Ja. Da war ich dann natürlich total klar und deutlich und habe ihm gesagt, dass das gar nicht in Frage kommt. Er meinte dann nur, okay, aber sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Crazy, oh, oder? Richtig crazy. Ja, okay. Also ich muss echt sagen, das ist einfach nur so no fucks given at all. Ich möchte eine Affäre mit dir, ich möchte mit dir schlafen. Ja. So, es kommt noch krasser. Manfred lässt tatsächlich nicht locker. Bei einer anderen Veranstaltung stehe ich gemeinsam mit meinem Chef und einem Gläschen da und unterhalte mich nett mit meinem Chef. Da zieht mich Manfred zur Seite und sagt, bevor du mit dem schläfst, bin ich aber dran. Ich habe mich zuerst angemeldet und gesagt, dass ich eine Affäre mit dir haben will. Nee. Ich dachte nur so, what the fuck, und habe ihm klar gesagt, du hast sie nicht mehr alle, nerv mich nicht damit. Er macht trotzdem weiter. Ich diskutiere oft mit ihm darüber, das Thema hört nicht auf. Okay. Für ihn ist es der größte Liebesbeweis an seine Frau, dass er immer noch mit ihr verheiratet ist. Wenn er allerdings eine Frau treffen würde, die sich was Ernsthaftes mit ihm vorstellen könnte, würde er sich direkt scheiden lassen. Aber erst, wenn er eine neue hat. Vorher nicht. Alter. Okay, krass. Hallo Lisa, ich würde mit dir schlafen gern. Ja, also so wird es halt auch nichts. Also Manfred, wenn du uns zuhörst, so wird es nichts. Krass. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Ehen, wo man einfach nur zusammen ist, weil man zusammen ist. Also man ist einfach nur verheiratet, weil man feige ist, ins Nichts zu springen. Das ist halt einfach nur so kaltes Wasser ins Gesicht. So, hi, ich möchte mit dir schlafen. Ja. Und bevor du den fixst, fixst du aber bitte mich. Ja, weil ich habe mich ja angemeldet. Genau, ich habe ein Formular ausgefüllt. Ja. Ich habe unterschrieben. Da musst du dich jetzt auch dran halten. Oh Mann, ey. Ja, das finde ich voll krass. Also erstmal finde ich es abgefahren, sowas zu machen. Irgendwie auch lustig. Also es wirkt natürlich lustig und komisch. Aber der Typ ist natürlich schon ein richtiger Wichser. Dankeschön. Also, danke. Endlich kommt mal eine klare Reaktion von dir. Ja. Also ich finde es dann auch krass, so nicht aufzuhören. Also das finde ich eigentlich am krassesten. Mhm. Also mal so einen Impuls zu haben und irgendwie in seinen 60ern jahrelang nicht gefickt, irgendwie jetzt irgendwie eine Arbeitskollegin richtig plump anzumachen. Na gut, das kann vielleicht einmal passieren. Ruben, das kann nicht einmal passieren. Ja, natürlich ist das eine Assi-Aktion. Das ist ein ganz langer Prozess. Du musst dir überlegen, die Lisa, nice bitch. Ich nehme mein Handy in der Hand, ich wähle ihre Nummer, ja. Ich rufe an. Das dauert erstmal 2 Minuten. Bis dahin muss immer noch dieser Fick-Gedanke im Kopf bleiben und der Gedanke, das ist jetzt eine gute Idee. Ja, das ist auf jeden Fall ich eine rufe gute an Idee. Und sage, hallo Lisa, ich möchte eine Affäre mit dir. Hello? Klar, es ist mega bescheuert. Ich sage auch nicht, dass es okay ist. Ich sage nur, was ich noch viel weniger okay finde, ist dann auf halt so eine klare Absage nicht klar zu kommen, genau, und einfach, nicht locker zu lassen. Genau, einfach also das finde ich so den Gipfel der Unverschämtheit. Ja. Was soll das denn? Was ist denn los bei dem Typen? Wenn er halt seit Jahren keinen Sex mehr hat mit seiner Frau, dann soll er einen Puff dann gehen. Was weiß ich? Also entweder er liebt sie und möchte mit ihr zusammen sein oder... Die halt kriegt doch eh keinen mehr hoch. Du kannst mir nicht sagen, also, dass wenn Lisa jetzt zugesagt hätte, stell dir mal vor, die hätte einfach gesagt, ja klar, komm her, ich bin heute Abend da und da. Ja, dann kommt der kriegt doch nie im Leben einen hoch. Ich mache jetzt richtiges Manfred-Bashing, auch wenn ich keinen Plan habe, was dieser Typ macht. Ja. So, und jetzt geht's noch so weit, dass ich sage, der hat einen kleinen Pimmel. So, jetzt habe ich ihm aber gegeben. Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich finde, das geht natürlich gar nicht, aber ich finde, damit kann man umgehen. Also das schreibt sie auch, dass sie mit sowas natürlich dann ganz klar umgehen kann und einfach ganz klar sagen kann, nee, lass mich in Ruhe. Weil wenn jemand sowas Deutliches zu dir sagt, dann kannst du auch deutlich darauf antworten. Ja. Aber ich kann das total verstehen, was sie sagt mit diesem subtilen Chef, der einfach die ganze Zeit so Sachen droppt, wo du wirklich irgendwie nicht weißt, wie du darauf reagieren sollst. Ich meine, ich war auch schon in vielen solchen Situationen. Zum Beispiel gehst du in einen Café und sagst, ich hätte gern Kaffee und dir fällt in dem Moment auf, dass du irgendwie 50 Cent zu wenig dabei hast, weil du eine arme Studentin bist. Und dann sagt der, ja, du kannst doch anders bezahlen. Ne? Und dann so Kommentare hört man immer. Also man hört das wirklich oft. Das ist ganz grausam, aber es ist wirklich oft. Und dann weißt du nie, wie du damit umgehen sollst. Ja. Ich bin dann so eine, die sagt, ja, ficken tue ich dich jetzt aber nicht, ne? So, also das ist, da muss man dann aber auch drauf kommen. Und das tue ich auch nicht immer. Ja. Du musst in einer schlagfertigen Laune sein. Was ich ja zum Beispiel nie bin. Genau. Also mir fallen immer richtig gute Antworten ein. Aber erst eine danach. Minute später. Genau, ja. So ist es auch oft. Aber in den Situationen ist es dann einfach nur so, ja, tschüss. So, das ist die häufigste Reaktion von Frauen auf sowas, ne? Einfach so, ja, einfach lächeln und nicken und schnell weg. Ja. Und das ist ganz grausam, weil das dann sagt den Leuten nie jemand, halt doch mal dein verficktes Maul, wer bist du eigentlich, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Und deshalb, das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum es sowas immer noch so viel gibt. Ja, ich sage jetzt nicht, Lisa, nimm den Typen auf und bring ihm eine Kündigung. Würde jetzt in so einer RTL-Sendung wahrscheinlich gemacht werden. Ja. Ich habe da gar nicht so viele Tipps zu, außer wirklich standfest, was du denkst. Und nicht so naiv zu sein und zu denken, der meint es nur nett. Der meint es nur nett. Okay, nur fürs Protokoll, ne? Männer meinen es nie einfach nur nett. So, jetzt mache ich natürlich Pauschalisierung des Pauschalisierung, Kraus. Genau. Das ist es ist schon so, dass man es meistens nicht einfach nur nett meint. Das ist definitiv auch eine Grenzüberschreitung. Also das erlebe ich auch tatsächlich so, wenn ich irgendwie mit männlichen Kumpels rumhänge oder so. Ja. Na gut. Mein Tipp ist einfach, ihm zu sagen, halt deine dreckige Fresse. Oder einfach von vornherein grundlegend nicht diese Jobs zu ergreifen. Ja, also. Könnte ich da bitte auch mal kurz mit dir darüber reden? Ich unterscheide Jobs in Jobs, wo du in Alltagskleidung hingehst und Jobs, wo du Arbeitskleidung für anschaffen musst. Okay, das ist aber jetzt auch eine Pauschalisierung. Aber das ist eine ganz, also ich meine jetzt nicht Arbeitskleidung im Sinne von Müllabfuhr, Uniform oder Polizeiuniform oder solche Sachen, die festgelegt sind, dass du das tragen musst, damit du erkannt wirst, dass du diesen Job verrichtest, weil es irgendwie wichtig ist, dass es erkannt wird. Ja. Ich meine Jobs, wo du dir einen Anzug kaufen musst, wo du weiße Hemden tragen musst, wo du als Frau einen Bleistiftrock tragen musst mit einem schönen Blüschen, so ein Kostüm oder wie auch immer das heißt, wo du schicke Schuhe anhaben musst, mit Absatz am besten, wo du dir Gedanken um dein Make-up und deine Haare machen musst. Das sind die zweite Kategorie Jobs. Und die erste Kategorie Jobs ist einfach Leute, die zu ihrem Job gehen, wie sie wollen. Nämlich einfach mit der Kleidung, die sie im Kleiderschrank haben. Zum Beispiel, keine Ahnung. Taxifahrer, Lehrer, Musiker, Schauspieler. Also. Wobei, also Musiker und Schauspieler natürlich auch ganz, ganz oft Arbeitskleidung haben. Ja, natürlich. Ziehst du dann als Schauspieler für die Tanzprobe eine Leggings an? Ich meine aber jetzt wirklich teure Kleidung, die du für deinen Job kaufst. Ja, ja. Die Leute haben ja dann wirklich einen Bereich in ihrem Kleiderschrank fürs Wochenende mit ganz normalen T-Shirts, Pullis und Hosen, wie einfach Alltagsklamotten. Und einen Bereich mit weißen Hemden und Anzügen und Sachen, die sie halt für die Arbeit anziehen. Ja. Und das finde ich ganz schlimm, weil du verkleidest dich jeden Tag. Das stimmt. Das ist einfach ein Bereich, den ich niemals betreten möchte. Weil ich würde das nicht mit mir vereinbaren können, sich morgens in einen Rock und eine Nylonstrumpfhose und ein Blüschen zu zwängen, dann irgendwas im Büro zu machen, sexistische Kommentare abzubekommen, ja, und dann nach Hause zu fahren, um den ganzen Scheiß wieder schnell loszuwerden und eine Jogginghose anzuziehen. Und die Sachen, die du normalerweise gerne trägst, die irgendwie gerade in sind. Ich meine, du kannst mir nicht sagen, dass die ganzen Frauen und Männer, die Anzug auf der Arbeit anziehen, nicht auch gerne mal eine zerrissene Hotbands tragen würden und Vans und ein geiles Batik-T-Shirt oder keine Ahnung. Die Sachen, dieser Teil im Kleiderschrank ist dann wahrscheinlich total klein, weil sie das ja quasi nie anziehen. Außer am Wochenende, wo sie wahrscheinlich auch noch arbeiten müssen. Und man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und das stelle ich mir ganz schlimm vor. Aber es gibt auch ganz viele Leute, glaube ich, die das total toll finden und, ja, die richtig gerne anzutragen. Ja, die sind dann halt nicht meine Freunde. Ja, also ich glaube, das kann einem schon auch so ein gewisses Gefühl von, ja, vielleicht auch Macht oder... Ja, natürlich. Ja, so, oh, ich... trage jetzt Anzug zur Arbeit, doch, ja, so schick. Und aber wer sagt denn, dass irgendein, ja, Typ, der bei irgendeiner Bank arbeitet oder bei irgendeiner Kanzlei oder einer Versicherung oder irgend sowas, wer sagt denn, dass der nicht einfach T-Shirt und Hose anziehen kann? Das ist einfach eine ganz komische Auflage so von der Gesellschaft. So, du machst irgendwas mit Zahlen oder du machst irgendwas mit Macht. You have to wear a fucking Anzug. Ja. Das ist für mich ganz merkwürdig. Weil die Leute sehen ja alle gleich aus. Das ist das, was mich wahrscheinlich auch so daran stört. Dass es einfach so eine graue Masse an Leuten ist, wo du direkt siehst, die machen was, was ich nicht machen möchte. Ja, und stimmt. In dem Sinn ist es ja dann auch eine Art Uniform. Ja, ist voll die Uniform. Definitiv. Nur halt eine teure. Aber wie unbequem ist das denn bitte mit Krawatte und Hemd bis zum Hals und so einer scheiß unbequem Anzughose den ganzen Tag bei 30 Grad im Sommer im Büro zu sitzen. Das ist doch super unnötig, weil du sitzt auf einem Stuhl und guckst auf einem Bildschirm. Das kannst du auch mit einer ganz normalen Jeans. Ja. Da könnte ich mich schon wieder aufregen. Ich verstehe es nicht. Ich merke es schon. Ja. Es ist ein richtiges Wutthema. Das ist auch echt was ich mir nicht vorstellen kann. Auf jeden Fall teile ich Berufe in diese zwei Bereiche ein. Alltagsklamotten und Verkleidungen. Und ich möchte bitte immer in diesem ersten Bereich bleiben. Falls ich irgendwann in den zweiten Bereich abgleiten sollte, soll ich Bescheid sagen, lieber, ja, Ruben und liebe Hörer, werft mir einfach mal ungefragten Sack Schrauben an den Kopf, damit ich mal aufwache. Und spielt mir diese Folge nochmal ab, wo ich das gesagt habe. Alles klar, ich versuche dran zu denken. Ja, du weißt ja nie, was das Leben bringt. Irgendwann brauchst du Geld. Mit Geld kommt Verantwortung und ein scheiß Job, aber das muss auch nicht so sein. Und es kommt eh immer anders, als man sich vornimmt. Also schon mal einen Sack Schrauben packen und bereithalten. Ich werde dran denken und ich drücke die Daumen, dass wir nicht in die Situation kommen. Dankeschön. Wir haben eine neue Rubrik. Ach du Scheiße, jetzt fängst du damit diese an. Diese Woche. Nach diesem Wutthema, ja, fängst du mit Lustiges dieser Kacke, klar, an. Auf jeden Fall. Okay, wir müssen jetzt noch müssen lustig aufhören. Raus, ja. Ja, wir müssen ein bisschen hier rauskommen aus diesem Loch. Also, wir haben uns überlegt, wir würden eigentlich gerne jetzt in jeder Folge mal euch eine interessante Sexstellung vorstellen. Du kannst doch nicht nach diesem MeToo-Brief, ja, wo die arme Frau sexuell belästigt wird, sagen, so, und jetzt kommt die Sexstellung der Woche. Ja doch, natürlich kann ich, weil es ist ja klar, dass wir erstens keine Intentionen haben. Zweitens haben wir halt Bock, also machen wir es einfach. Wir haben einfach Bock auf Sex und nicht auf sexuelle Belästigung. Das so muss ganz klar getrennt werden. Deshalb machen wir jetzt in jeder Folge die Sexstellung der Woche. Und jetzt bitte spart euch eure Nachrichten mit dem, warum macht ihr immer Tipp der Woche? Ihr nehmt doch nur alle zwei Wochen eine Folge ab. Shut the fuck up. Es ist einfach... fuck up. Shut the fuck up. Es ist einfach viel phonetisch sinnvoller zu sagen, das ist der Tipp der Woche, das ist die Sexstellung der Woche, anstatt zu sagen, das ist der Tipp, der alle 14 Tage rauskommt. Ja. Das ist unser zweiwöchiger Tipp, das ist unsere 14-tägige Sexstellung. Ich sehe das nämlich so. Der Tipp, den wir geben, ne, das ist der Tipp, der für diese Woche gut ist. Und alle 2 Wochen habt ihr halt keinen Tipp für die Woche. Es ist der Tipp für diese Woche. Fertig. Da muss man gar nicht länger drüber reden. So. Jedenfalls gibt es die Sexstellung der Woche jetzt. Ja, super. So, und das wird jetzt so ablaufen, dass wir jetzt vor den Mikrofonen diese Sexstellung praktizieren und ausprobieren werden, um euch eine Rezension zu dieser Sexstellung jetzt zu geben. Machen wir es gerade so. Ab geht die Wildefall. Hast du Kondom dabei? Drüben in der Schublade. Ärgerlich. Ja, können wir jetzt nicht hin. Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Sexstellung. Und du? Nee, wir haben nur eine. Jetzt wirf mich nicht so ins kalte Wasser. Ich habe mir keine rausgesucht. Ja, dann ist ja gut, dass ich mir eine rausgesucht habe. Okay, das wird jetzt so laufen, dass du mir den Namen von irgendeiner absurden Sexstellung sagst. Ja. Den sich irgendein Idiot ausgedacht hat. Ja. Und ich werde dann versuchen, was ich denke, wie das aussieht. Genau. Und als kleines Bonus-Schmankerl, wenn ich gute Laune habe, versuche ich nach der Folge noch, diese Sexstellung grafisch darzustellen. Genau, das bloß mit meinen zugegebenermaßen sehr, sehr beschränkten Zeichenkünsten. Genau, wir haben uns gedacht, wir könnten jetzt einfach diese Sexstellung versuchen nachzubauen mit uns an Körpern, das zu filmen und auf Instagram zu stellen, aber ich weiß nicht, ob das euch so gut gefällt. Deutlich mehr Aufwand auf jeden Fall. Und ich glaube, es wäre sehr awkward. Deshalb dachten wir uns, der Ruben ist ungefähr der schlechteste Zeichner auf diesem Planeten. Und das sage ich nicht, um dich zu beleidigen. Nee, es ist einfach die Wahrheit, liebe Leute. Es ist eine ganz objektive Feststellung. Ich sage dem Ruben, zeichne einen Hund und es sieht aus wie ein Pferd. Es ist einfach irgendein Gekritzel mit 4 Beinen. Und du kannst ihm sagen, du kannst ihm jedes Tier mit 4 Beinen sagen, zeichne mir einen Löwen, zeichne mir eine Katze, zeichne mir irgendwas mit 4 Beinen und es sieht exakt gleich aus. Es ist nämlich ein Kreis, noch ein Kreis und 4 Striche. Von daher, das kann ich nicht abstreiten, ist es einfach ziemlich geckig, wenn Ruben versucht, diese Sexstellung grafisch darzustellen. Du zeichnest ja auch immer so klein, dass ich das wahrscheinlich, wenn ich das abfilmen soll, wahrscheinlich direkt ans Papier ran muss mit dem Handy. Ich werde mir große Mühe geben. Ja, du musst es ein bisschen größer zeichnen. Und dieses Video stellen wir dann auf Instagram, zusammen mit dem Tipp der Woche und allem. Also schaut bitte vorbei, das ist jetzt eure Hausaufgabe. Erstens, auf Instagram folgen. Zweitens, falls ihr iTunes habt oder irgendein Gerät, was Apple-mäßig ist und iTunes integriert runtergeladen hat. Okay, wie heißt das? Ja, du hast es gut gesagt. Ja, geht einfach mal auf dieses sogenannte iTunes, gebt 2-Personen-Haushalt ein, drückt Enter, geht auf unser Bild, geht auf Bewerten. Da sind so schöne Sterne. Da kann man 5 an der Zahl. Da kann man 5 auswählen, da kann man auch weniger auswählen. Kann man alles machen, was man. Das hat man freie Wahl, ne? Da klickt man einfach mal drauf und wenn man besonders keckig ist, schreibt man noch einen kleinen süßen Text dazu, ja? Dann drückt man auf Absenden und dann freuen wir uns ganz doll. So einfach ist das. Yay, einfach machen. Einfach mal machen. Wir haben übrigens noch keinen einzigen Hate-Kommentar gekriegt. Und da bin ich auch ein bisschen traurig drüber. Ich hätte gerne mal so. Könnte man ja dann vorlesen. Ja, ich hätte mal so einen richtig gerne so einen Hate-Kommentar. Sowas wie: Ihr seid so scheiße, geht euch mal hart ficken. Ihr seid richtig langweilig und keine Sau interessiert sich, für was ihr redet. Genau, das war schon 10-mal da, was ihr macht. Jeder hat jetzt einen Podcast. Genau, das stimmt, aber das schreibst du doch einfach mal. Okay. Sexstellung der Woche. Mhm. Du musst jetzt erraten, was es ist. Okay, ab geht die Wildefahrt. Der Hochsitz. Ach du Scheiße. Okay, der Hochsitz sieht folgendermaßen aus. Beschreib's mir. Der Mann liegt auf dem Rücken. Falsch. Schon mal falsch. Ah, nee, richtig. Der Mann liegt auf dem Rücken. Ja. Der Mann liegt auf dem Rücken. So, und jetzt kommt's. Die Frau sitzt nicht gekniet auf ihm, sondern mit den Fußsohlen auf dem Bett, sodass sie quasi wie auf dem Klo sitzt und dann kann man so hoch und runter gehen und man ist höher als in der normalen Reiterstellung. Ja, also das ist ziemlich nah dran. Wirklich? Ja, voll. Das ist, also ich glaube, der einzige Unterschied ist noch, dass zumindest laut der Beschreibung hier, der Mann die Beine zum Brustkorb anziehen soll. Weißt du? Also so die Knie zum Brustkorb. Hä? Aber dann tut er doch die Knie über den Pimmel. Genau. Und was? Das soll dann so aussehen, dass die Frau sich dann auf ihn setzt und sich mit dem Rücken an seinen Fußsohlen anlehnen kann, während sie ihn reitet. Dann ist es aber umgedrehter Reiterstellung. Genau, also es ist umgedrehter Reiterstellung. Das ist ganz anders, als ich gesagt habe. Nein. Du kannst nicht sagen, ja, ganz nah dran. Ja. Und es ist komplett anders. Nein, das ist schon, prinzipiell war es doch korrekt. Also der Mann liegt auf dem Rücken. Ja, das war das Einzige, was richtig war. Okay, also der Mann tut seine Knie auf seine Brust, liegt auf dem Rücken. Genau. Und dann ist die Frau mit dem Rücken zu ihm. Genau. Setzt sich auf den Penis, der irgendwie Beinen gequetscht hervorlugt. Genau. Und lehnt sich mit dem Rücken an seine Fußsohlen an. Okay, liebe Leute, wir werden diese Sexstellung für euch testen und eine Rezension zu dem grafischen Bild auf Instagram posten. Es wird extrem lustig werden, weil wir beide nicht die gelenkigsten sind. Hashtag Seestern all the time. Ich habe auch noch eine lustige Anmerkung dazu, nämlich, hier steht im Beschreibungstext, dabei sollte sie, also die Frau, ihr Gewicht möglichst weit nach vorne verlagern, auf ihre Beine. Ja, ach nee. Das vermindert die Belastung für den Partner. Das heißt, du musst also die ganze Zeit eigentlich so einen Wandsitz machen oder so. Ach du Scheiße. Oh, das kannst du mir nicht sagen, dass das in irgendeiner Form schön und bequem ist. Wir probieren es aus. Ich bin gespannt. Ich bin auch auf meine Zeichnung gespannt, Leute. Ich freue mich schon. Ich bin auf deinen zerquetschten Hoden zwischen deinen Oberschenkeln gespannt. Vielleicht probieren wir es doch nicht aus. Eben. Vielleicht suche ich mir auch du noch eine andere Stellung aus. Du musst ja auch den Penis dann sehr weit nach unten drücken. Ja, genau. Das ist nämlich immer ein Problem. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das hinkriegen, die so Kamasutra-Sachen machen. Weil die biegen ja echt ihren Penis dann teilweise 180 Grad um. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Also, wie geht es denn? Ich weiß ja nicht, wie eure Penisse aussehen, liebe Leute. Aber also meiner zeigt nach oben. Im erregten Zustand. Im erregten Zustand. Und er lässt sich auch nicht einfach so nach unten biegen. Ja. Jedenfalls nicht ohne Schmerzen. Also diese Sexstellung ist prädestiniert für einen klassischen Penisbruch. Stell dir vor, du rutschst ab. Ja, eben. Mit dem Penis in dir drin. Eben. Oder ich falle nach hinten oder nach vorne. Eieieiei. Was ich mir sehr zutraue. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen sollten. Wir versuchen es. Wir schauen mal. Wir laden ein Video auf Pornhub hoch. Ich glaube nicht. Wir würden, glaube ich, beide ganz schön blöd aussehen. Eben. Wir sehen einfach wahrscheinlich auch gar nicht gut aus. Und guter Sex sieht auch nicht gut aus. Das merkt euch mal. Ich hole auch mal ein kleines Notizbüchlein raus, nehmt mal einen kleinen Bleistift in die Hand und schreibt, merke, Doppelpunkt, guter Sex sieht nicht schön aus. Punkt. Kick. Zweiter Merksatz. Richtiger, ungespielter Sex sieht noch hässlicher aus. Punkt. Und jetzt guckt wieder euren Porno weiter. Genau, guckt euren Porno weiter. Wir haben noch abschließende Tipps der Woche für euch, glaube ich. Oh, jetzt müssen wir noch einen Tipp der Woche raushauen. Ja, ich habe nämlich Hunger, also müssen wir jetzt mal zum Schluss kommen. Ja, okay. Hast du einen? Nee. Fang du mal an, ich such was. Ich habe jetzt gedacht, ich mache einfach den Schwarm, weil wir eben schon darüber geredet haben. So richtig faul. Leute, das Buch Der Schwarm von Frank Schätzing, lest es. Ich weiß, ihr lest nicht gerne, ich auch nicht. Vor allem nicht so unglaublich dicke Bücher. Dann hört es wenigstens als Hörbuch. Es ist unglaublich gut. Punkt. Es ist eines der wenigen dicken Bücher, die ich bis zum Ende gelesen habe. Punkt. Ich kann es unterschreiben, das ist wirklich ein richtig geiles Buch, aber Vorwarnung, also die ersten 100 bis 200 Seiten ziehen sich schon ganz schön. Ja, aber also, das braucht man auch für die Story. Es braucht eine Weile, um in Fahrt zu kommen, aber dann wird es einfach richtig crazy. Und es gibt ziemlich viele Charaktere, deshalb ist eigentlich schon mein Tipp, es zu lesen, weil man kann zurückblättern, was ich sehr oft gemacht habe, um zu gucken, wer war der Hans jetzt wieder. Und es gibt echt sau viele Charaktere. Und beim Hörspiel ist es dann immer so, kacke, weiß ich nicht mehr und man skippt nicht zurück. Ja, ich würde es auch nicht als Hörspiel hören wollen, also es ist einfach halt auch saulang. Ja. Na, okay. Aber lest es mal. Es lohnt sich echt. Ja. Nicht umsonst steht es in jedem Bücherschrank dieser Stadt. Genau, geht mal in den Bücherschrank eures Vertrauens und holt es mal. Ist garantiert da. Ist garantiert Freunde. Da. Ist es da. Kriegt ihr einen Handschlag drauf. Okay. Ja, ich glaube, ich habe einfach wieder einen Musiktipp für euch. Mhm. Einfach, weil ich gerne gute Musik verbreiten möchte. Und ich würde euch die Band Marmosets empfehlen. Erzähl das mal. Schreibt sich Marmosets. Ja, und also die Marmosets, die sind echt sehr punkig und so wie du gerne sein möchtest. Ja, so wie ich mit 16 gern gewesen wäre, sage ich mal so. Ja, gewesen wäre. Die Betonung liegt auf dem Konjunktiv. Definitiv. Und die Musik geht in Richtung, ja, also ihr kennt bestimmt Paramore und lasst euch jetzt nicht abschrecken. Marmosets sind wie Paramore, wenn sie gut gewesen wären. Also die haben eine Frontsängerin und die Sängerin ist richtig krass, aber die sind trotzdem richtig real geblieben und machen nicht diese Pop-Scheiße jetzt. Und also die sind einfach auch eine fucking gute Liveband. Ich war neulich auf einem Konzert von denen und es geht einfach nur krank ab. Gebt euch mal das erste Album von denen, The Weird and Wonderful Marmosets. Ich erinnere dich an deine sehr starke Groupie-Phase bei Paramore. Ja, ich sag auch nichts dagegen. Ich gebe gern zu, dass ich mal Paramore gehört habe. Ich sag nur, dass ich jetzt nicht mehr so geil finde, was die jetzt machen. Aber das ist natürlich auch persönlicher Geschmack. Prinzipiell finde ich es immer geil, wenn Bands sich auch trauen, irgendwie mal was Neues zu machen. Aber ich finde es halt einfach nicht gut. Und das ist auch okay, das zu sagen. Genau, hört nicht Paramore, hört Marmosets. Ihr werdet es feiern, wenn ihr so Musik feiert. Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Okay. Sind wir dann durch, ne? Ja, sind wir jetzt durch. Ja, reicht dann auch Zeit. Reicht dann auch. Ich muss jetzt Nudeln machen. Ja, ab geht die wilde Fahrt. Ihr hört jetzt die liebe Thea mit ihrem schlechten Bayerisch. Liebe Thea, wenn du das hörst, Grüße gehen raus. Ich hoffe, du hörst gerade wieder HR4. Auch etwas, was uns ganz doll unterscheidet. Ja, auch von mir allerliebste Grüße und ich bin gespannt auf dein Bayerisch. Stay tuned, bis zur nächsten Folge. Habt euch lieb. Du musst es deutlicher aussprechen, habt, weil das klingt immer wie hab euch lieb. Achso, ja, habt euch lieb. 2-Personen-Haushalt mit Anne und Ruben, der Podcast aus dem Doppelbett. Das war schlechtes Bayerisch.